Blauer, Münz, Doppelfernsprecher, Schönleinstraße, Ecke Böckstraße, an Radio Apore. Zu den Besonderheiten dieses Fernsprechers gehört dieser Regenschutz in Form einer, wie würde man sagen, Haube, die ansonsten nur bei 50er-Jahre-Frisuren bekannt ist, sowie einige weitere Zubehörteile, unter anderem einige unleserliche Text- bzw. Graffitis, dann ein Aufkleber mit der Aufschrift Heute Irak, morgen Iran? Fragezeichen mit neuen Lügen in den nächsten Krieg, AG gegen den Krieg Berlin, www.attack.de, sowie ein Aufkleber mit der Aufschrift Kapitalismus muss weg, Schluss mit Arbeitslosigkeit, Sozialraub, Konzerndiktatur und Krieg, gemeinsam für eine sozialistische Alternative. Und nähere Informationen gibt es unter www.kjoe.at. Dann ein weiterer Aufkleber mit der Aufschrift Ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg gegen den Krieg Berlin Attack, sowie ein Aufkleber mit der Aufschrift Nevada Tan, www.nevadatan.de. Zu den Ausrüstungsgegenständen, die sich auf dem Boden befinden, zählt ein ehemaliger Kugelschreiber mit der Aufschrift Bigibet oder Digibet, scheint nicht ganz vollständig zu sein, sowie ein, ja, wir nannten die früher, glaube ich, Lutscheis oder Stangeneis, eine Stangeneisverpackung, die wahrscheinlich mal, ja doch, hier steht es auch, mit Waldmeistergeschmack, Erfrischungsgetränk, Eisdrink, ja, ansonsten hier in der Schönheinstraße, außer auf der Straße telefonierenden Menschen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.